We have a guy in the White House. I'm not gonna say his fucking name. Wir haben da einen Typen im Weißen Haus. Ich will seinen Scheißnamen nicht nennen. A defining moment. Der den Moment, in dem wir leben, sehr gut definiert. Und nicht nur für Amerika, sondern für die ganze Welt. It was not just for Americans, for the world. Dieser Motherfucker hatte die Gelegenheit zu sagen, and that motherfucker was given a chance, dass alles eine Sache von Liebe und nicht von Hass ist. To say, we are about love and not hate. Und diese Drecksau hat die Drecksäue vom Ku Klux Klan nicht angezeigt. And that motherfucker did not denounce the motherfucking Klan. Die Rechtsradikalen von All Right und die Nazi-Dreckschweine. The Alt Right. And those Nazi motherfuckers. It was a defining moment. And he could have said to the world, not the United States, that we were better than that. Er hätte den Moment definieren können. Er hätte der Welt und nicht nur den USA sagen können, wir sind besser als das. The so-called motherfucking cradle democracy, that's some bullshit. Der sogenannte Motherfucker aber sieht die Demokratie als Scheißdreck an. United States of America was built upon the genocide of native people and slavery. Die Vereinigten Staaten von Amerika wurden auf dem Genozid an den Ureinwohnern und der Sklaverei errichtet. That is the fabric of the United States of America. Das ist das Baumodell der USA. As my Brooklyn brother Jay-Z would say, facts. We look to our leaders. They give us direction. Wir blicken auf unsere Führer und sie geben uns die Richtung vor. To make moral decisions. Um moralische Entscheidungen zu treffen. And I like to say this is not just something that pertains to the United States of America. This bullshit is going all over the world. Und ich würde sagen, das ist nichts, was nur zu den USA gehört. Diese Sauerei läuft auf der ganzen Welt. This right-wing bullshit. It's not just America, it's all over the world. Diese rechtsradikale Sauerei ist nicht nur in Amerika. Es läuft auf der ganzen Welt. And we have to wake up. Und wir müssen aufwachen. And we can't be silent. Wir können nicht schweigen. It's not a black, white, brown, or it's everybody. We all live on this planet. Es ist keine Sache von schwarz, weiß, braun. Es betrifft jeden von uns. Wir leben alle auf diesem Planeten. And this guy in the White House has a nuclear code. Und dieser Bursche im Weißen Haus hat den Atomwaffeneinsatzcode. I go to bed every night thinking about it. Ich denke jede Nacht beim Zubettgehen daran. That is not science fiction. That shit is real. Das ist keine Science Fiction. Das ist Wirklichkeit. And this motherfucker has a nuclear code. Und dieser Motherfucker hat den Atomwaffeneinsatzcode. What the fuck's going on? Was zum Teufel ist los? Spike Lee. Willkommen in einem zornigen Niemandsland. Pfingstmontag. Feiertag in Barcelona. 79. Tag des Confinamiento. Erster Juni 2020. Das Zentrum von Barcelona verströmt am Mittag die schläfrige Gelassenheit einer mittelgroßen spanischen Provinzhauptstadt, etwa Cáceres, Santander oder Vic. Keine Touristen. Verschwunden das überdrehte Menschengewühl vergangener Zeiten. Tauben, ein paar Polizisten, ein Penner an der Ecke der Plaza San Jaume. Auf der Plaza Real spielen Kinder Fußball. Es ist ein bewölkter Tag, die Luft ist schwül, die Menschen haben ihre Sommerkleidung an. Überall sind die Terrassen geöffnet. Das Glaciar auf der Plaza hat die Sonnenschirme aufgespannt, falls es regnen sollte. Radio in Zeiten der Pandemie. Was bleibt, ist die Stimme. Über Grenzen hinweg, durch Wände hindurch, erreicht sie Köpfe und Herzen. Kann trösten, informieren, aufklären. Das versuchen wir von Contrabanda FM. Aber Radio kann auch verwirren, verhetzen, vergiften. Das wollen wir bekämpfen. Barcelona Fun City Blues. Neben den Delfinen sind jetzt die Schildkröten der Spezie Tortuga boba an die Küste von El Prat zurückgekommen, vermeldet die Universidad de Barcelona über eine Sprecherin. Irre, denke ich. Schildkröten und Delfine kehren zurück. Autokonzerne und Fluggesellschaften verlassen die Stadt. Nissan aus Japan wird seine 3 Werke hier in Barcelona schließen. Ein Kind mit Atemschutzmaske und traurigen Augen an der Hand seiner Mutter geht zur Rambla. Barcelona, Sad City Blues. Von der unweiten Kathedrale schlägt die Glocke. Du denkst an Bob Dylans Song, Ring Them Bells. Sweet Martha, süße Martha. Läute die Glocken für des armen Mannes Sohn. Läute die Glocken, damit die Welt weiß, dass Gott nur einer ist. Doch der Hirte schläft, wo die Weiden seufzen. Und die Berge sind voller verirrter Schafe. Ring them bells from the city that dreams. Träumende Stadt am Mittag. Aus der träumenden Stadt am Mittag sendet Niemandsland 91.4 FM auf Kontrabanda. Ich grüße alle Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Sendung. Mittlerweile ist die Sonne rausgekommen und wirft ihr Licht durchs Studiofenster. Am Mikrofon und an der Technik, wie immer, Detlef Jeskals. This is Los Angeles. Oh my goodness. A protester flung from the bonnet. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es gesehen, auf allen Kanälen laufen immer wieder die gleichen Bilder und die gleichen Filme. Die Antirassismus-Proteste in den USA und auch weltweit nehmen jeden Tag zu. Für sie steht sein Name für den gewaltsamen Rassismus, dem Schwarze tagtäglich ausgesetzt sind. Der martialische Einsatz eines weißen Polizisten, durch den George Floyd erstickt, hat die Stimmung zum Kippen gebracht. Und nicht nur hier. Keine Gerechtigkeit, kein Frieden. Seit 3 Tagen brandschatzt ein wütender Mob. Die heftigen Proteste in Hongkong und Iran gegen die Obrigkeiten hat die Regierung Trump noch begrüßt. Nun folgt die Retourkutsche aus Peking und Teheran. China und Iran haben die von schweren Ausschreitungen begleiteten Antirassismus-Proteste in den Vereinigten Staaten für Kritik an Washington genutzt. Der Rassismus sei eine chronische Krankheit der amerikanischen Gesellschaft, sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums am Montag in Peking. Teheran forderte Washington auf, die Gewalt gegen die eigene Bevölkerung zu beenden. An die amerikanische Bevölkerung. Die Welt hat ihren Aufschrei über diese Unterdrückung gehört. Die Welt steht an ihrer Seite, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums Abbas Mousavi in Teheran. Und an die amerikanischen Beamten und Polizisten, stoppen Sie die Gewalt gegen Ihr Volk und lassen Sie ihm Luft zum Atmen, fügte er in Anlehnung an die letzten Worte des bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis getöteten Schwarzen George Floyd hinzu, der mehrfach gesagt hatte, er könne nicht mehr atmen. Mousavi beschuldigte den Erzfeind Amerika, auch friedliche Demonstranten mit äußerster Gewalt wahllos zu unterdrücken. Die Vereinigten Staaten übten Gewalt und Mobbing im In- und Ausland aus. Die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und Iran haben seit dem amerikanischen Rückzug aus dem internationalen Atomabkommen 2018 deutlich zugenommen. Im November hatten die Vereinigten Staaten Iran nach tödlichen Protesten gegen steigende Benzinpreise scharf kritisiert. Nun die Retourkutschen. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Cao Lian, sagte in Peking, die nach dem Vorfall entbrannten Unruhen zeigten, Zitat, die Schwere der Probleme von Rassismus und Polizeigewalt in den Vereinigten Staaten. Die Reaktion der amerikanischen Regierung auf die Antirassismus-Proteste sei ein Lehrbuchbeispiel für ihre weltberühmte Doppelmoral, sagte er und verglich dabei die Demonstranten in den Vereinigten Staaten mit den prodemokratischen Demonstranten in Hongkong. Im Streit um die Zukunft Hongkongs nutzten auch chinesische Staatsmedien am Wochenende die Ausschreitungen in den Vereinigten Staaten für Kritik an Washington. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hat die gewaltsamen Proteste in Hongkong einst als schönen Anblick bezeichnet. Nun können die amerikanischen Politiker diesen schönen Anblick von ihren eigenen Fenstern aus genießen, schrieb der Chefredakteur der staatlichen chinesischen Boulevardzeitung Global Times, Hu Qin. Der unbewaffnete Floyd war am vergangenen Montag gestorben, nachdem der weiße Polizist Derek Chauvin ihm fast 9 Minuten lang sein Knie in den Nacken gedrückt hatte. Vergeblich stöhnte der Afroamerikaner, dass er keine Luft bekomme, bevor er bewusstlos wurde und später im Krankenhaus verstarb. Ein Video des Vorfalls löste landesweites Entsetzen aus. Seither kommt es landesweit zu schweren Ausschreitungen. Could possibly let an individual go out like that. He's telling the officer he can't breathe. Im Hintergrund hören wir die Stimme der Schwester des getöteten, oder sollte man sagen ermordeten, George Floyd. Die Frau ist entsetzt und kann es immer noch nicht fassen, wie jemand so etwas tun kann. At one of his games in 1992, friends and former classmates describe Floyd as a gentle giant. Good evening. Parts of the US are at flashpoint tonight. Protesters looting and attacking police. Die Tageszeitung Junge Welt schreibt auf ihrer Seite vom heutigen Montag folgendes: Trump heizt Riots an. US-Präsident Trump provoziert und diffamiert Proteste gegen rassistische Polizeigewalt. Einsatzkräfte lassen Taten folgen. Inmitten der sozialen Spannungen in der Corona-Krise gerät US-Präsident Donald Trump angesichts der sich mittlerweile über fast die gesamten Vereinigten Staaten ausbreitenden Proteste gegen rassistische Polizeigewalt offenbar immer mehr in Bedrängnis. Darauf deuten zumindest seine aggressiv-martialischen Statements, mit denen er die Situation im Land immer weiter anheizt. Neben dem Ruf nach Law and Order, Recht und Ordnung, forderte Trump am Sonntag Ortszeit die Bürgermeister und Gouverneure der Demokratischen Partei dazu auf, eine härtere Gangart zu fahren. Diese Leute sind Anarchisten, ruft jetzt die Nationalgarde. Die Welt schaut zu und lacht euch aus. Auch die Verantwortlichen für die Proteste hat der Präsident längst ausgemacht, weshalb er ebenfalls am Sonntag und wieder über Twitter erklärte, die Antifa als Terrororganisation einstufen zu wollen. Am Sonntag war es den sechsten Tag in Folge zu Protesten in praktisch allen Großstädten der USA gekommen. Auslöser für die Wut ist natürlich der Tod des schwarzen US-Bürgers George Floyd durch den Übergriff eines weißen Polizisten in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota, der vergangenen Montag den Mann minutenlang mit dem Knie in seinem Nacken zu Boden gepresst hatte, bis dieser erstickte. Zwar wurde der Beamte mittlerweile verhaftet und soll am 8. Juni vor Gericht aussagen. Unter dem Motto No Justice, No Peace, keine Gerechtigkeit, kein Frieden, haben die Proteste mittlerweile jedoch eine eigene Dynamik entwickelt. Wie der TV-Sender CNN berichtete, haben bereits 15 der insgesamt 50 US-Bundesstaaten sowie die Hauptstadtbezirke Washington die Nationalgarde gegen die Protestierenden mobilisiert. Mindestens 40 Städte verhängten zudem nächtliche Ausgangssperren, darunter auch Washington D.C. Trotzdem kam es in der Nacht auf Montag auch dort zu Protestaktionen, unter anderem in direkter Nähe des Weißen Hauses, die teilweise in Auseinandersetzungen mit den Einsatzkräften mündeten. Aus Angst vor den aufgebrachten Massen hatte sich Trump laut einem CNN-Bericht bereits am Freitag in seinem Bunker geflüchtet. Derweil setzen die Einsatzkräfte ganz unverhohlen auf Gewalt gegen die Protestierenden, die über die sozialen Medien geteilte Videos hinreichend dokumentiert ist. So fuhren zum Beispiel am Sonntag zwei Fahrzeuge der New Yorker Polizei in eine friedliche Menschenmenge. In Minneapolis schoss die Nationalgarde auf Bewohner eines Stadtteils, die sich nicht rechtzeitig in ihr Haus flüchteten. Auch die Berichte von Polizeigewalt gegen Journalisten häufen sich. Unter anderem Reporter von Reuters, CNN sowie Deutsche Welle wurden in den vergangenen Tagen angegriffen. Während die westlichen Regierungen zu den Vorkommnissen schweigen, meldete sich am Montag ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums zu Wort. Wie Chuanhua berichtete, erklärte Zhao Liang, wir verfolgen die jüngsten Entwicklungen rund um den Tod von Herrn Floyd. Zudem forderte er die US-Regierung dazu auf, die Menschenrechte zu wahren. Das forderten am Wochenende auch zahlreiche Gruppen in anderen Ländern. So zogen am Sonntag mindestens 1.500 Menschen durch Berlin, nachdem sich bereits am Sonnabend Tausende vor der US-Botschaft versammelt hatten. Auch in anderen Städten Europas wie London, Madrid, Barcelona oder Kopenhagen forderten Protestierende ein Ende der rassistischen Polizeigewalt. Noch am Morgen lodern die Flammen in der Stadt Minneapolis im mittleren Westen der USA. Wütende Demonstranten hatten am Abend zuvor die Polizeiwache gestürmt und Feuerwerkskörper gezündet. Inzwischen hat die Nationalgarde dort Stellung bezogen. Das Fernsehen ist vor Ort, auch der CNN-Reporter Omar Jimenez berichtet live, als die Polizisten ihm immer näher kommen. Wir können den Standort wechseln. Wir stellen uns dahin, wo Sie wollen. Wir sind gerade auf Sendung. Der schwarze Reporter wiederholt das mehrere Male, erklärt die Szene. Plötzlich wird er verhaftet. Einen Grund nennen ihm die Polizisten nicht. Ein Verstoß gegen die Pressefreiheit. Auch wenn er und das Team inzwischen wieder auf freiem Fuß sind. Jimenez Weiss als CNN-Kollege, ebenfalls als Reporter vor Ort im Einsatz, wurde nicht behelligt. Die Liste rassistisch motivierter Vorfälle in den USA nimmt kein Ende. Juli 2014, Staten Island. Der asthmakranke Eric Garner wird bei seiner Festnahme in den Würgegriff genommen. Eine Praxis, die der Polizei in New York eigentlich verboten ist. Garner stirbt an den Folgen. Eine geschworene Jury entscheidet, keine Anklage gegen den Polizisten zu erheben. September 2016, North Carolina. Polizisten erschießen den 43-jährigen Familienvater Keith Scott Lamont, als er mit dem Auto seinen kleinen Sohn abholen will. Das Buch in seiner Hand hielten sie für eine Waffe. Februar 2020, in Georgia, wird ein junger Schwarzer beim Joggen erschossen. Die beiden weißen Täter glaubten, er sähe einem Einbrecher ähnlich. Wochenlang geschieht nichts. Erst als das Handyvideo erscheint, werden sie verhaftet. Vor ein paar Tagen im Central Park, New York. Der schwarze Harvard-Absolvent und Vogelkundler Christian Cooper will, dass die Frau ihren Hund ordnungsgemäß an die Leine nimmt. Daraufhin ruft sie die Polizei, behauptet, er bedrohe ihr Leben. I'm being threatened by a man in the Rambler. Please send the cops immediately.

gaben die Sozialisten darüber hinaus ihre politische Mäßigung nun weitgehend auf. Die Revolution und die marxistische Doktrin rückten im politischen Diskurs und insbesondere bei Largo Caballero, der zu der zentralen Figur innerhalb der PSOE avancierte, in den Vordergrund. Dieser trat für einen radikalen Reformismus ein. Das bestehende System sollte in aller Konsequenz umgestaltet werden. Die Anarchisten wiederum setzten ihre revolutionäre Taktik fort. Im Dezember 1933 riefen sie zu einem landesweiten Aufstand auf, der zu Streiks, Sabotageakten und Angriffen auf Posten der Guardia Civil führte. Die Regierung antwortete darauf mit der Ausrufung des Ausnahmezustandes, ließ die Anführer der anarchistischen Organisationen verhaften, schloss deren Büros und führte die Pressezensur ein. Obwohl die Regierung rasch wieder die Kontrolle übernehmen konnte, gelang es den Aufständischen in Zaragoza, ihre Stellungen 4 Tage lang zu halten, bis auch dort die Armee die Revolution schließlich niederschlug. Protestwellen, Aufstände, Streiks sowie die Gegengewalt der Sicherheitsorgane wurden zum alltäglichen, gleichwohl bedrohlichen und beängstigenden Erscheinungsbild in Spaniens Städten und ländlichen Regionen. Als Ende September 1934 die CEDA die Unterstützung der Minderheitsregierung aufkündigte und in der Folge Gil Robles die Beteiligung seiner Partei an den Regierungsgeschäften erzwang, wurde die als faschistische Machtübernahme wahrgenommene Regierungsbeteiligung der CEDA zum Anlass eines durch die UGT ausgerufenen Generalstreiks. Wenngleich dieser in weiten Teilen des Landes durch das rasche Vorgehen der Ordnungskräfte unterbunden wurde, eskalierte die Situation, als in diesem Klima des allgemeinen Aufruhrs Companys in Barcelona, getragen durch Sozialisten und die Esquerra und bezeichnenderweise durch den Widerstand der Anarcho-Syndikalisten, die unabhängige katalanische Republik ausrief. Auch dieser Aufstand scheiterte rasch durch das Eingreifen der Streitkräfte, zumal sich der Präsident der Generalitat geweigert hatte, die Massen zu bewaffnen. In Asturien indes konnte die Rebellion, die unter dem Namen Spanische Oktoberrevolution in die Geschichte eingegangen ist, zunächst nicht unter Kontrolle gebracht werden. Dem von Bergarbeitern initiierten und von der breiten Masse der Arbeiterschaft mitgetragenen Aufstand gegen den Faschismus schlossen sich hier nicht nur die Sozialistische Partei und die UGT, sondern auch die CNT und später sogar die Kommunisten an. Erst nach intensiven Kämpfen, die maßgeblich durch General Francisco Franco organisiert wurden, der schwere Artillerie und Bombardierungen aus der Luft einsetzte, konnte der Aufstand niedergeschlagen werden. Abkommandierte Einheiten des Afrikaheeres zeigten bei ihrem Vorgehen eine extreme Brutalität, die sich in der Erschießung Hunderter von Gefangenen, der Ermordung von Zivilisten, in Vergewaltigungen sowie Plünderungen und Brandschatzungen niederschlug. Auch wenn, wie der Historiker Sebastian Balfour in seinem Buch Deadly Embrace sagt, dieses Verhalten der marokkanischen Söldner mit dem üblichen Stil des Krieges zwischen den Riffstämmen erklärbar war und der Raub von Gütern zu den gängigen geldwerten Sonderleistungen für den militärischen Einsatz gehörten, kam hinzu, dass die spanischen Offiziere die Truppen zu menschenverachtender Härte und Hass im Kampf gegen die Revolutionäre antrieben. Das Afrikaheer verschaffte sich jedenfalls durch sein brutales Vorgehen Zustimmung innerhalb der Streitkräfte und stärkte nachdrücklich die Vorstellung, dass es als von der parlamentarisch-demokratischen Ordnung nicht kontaminierte Institution zur notwendigen Selbstreinigung Spaniens unerlässlich sei. Dieser Aufstand ist durch Zeitgenossen wie Gerald Brennan rückblickend als erste Schlacht des spanischen Bürgerkrieges bezeichnet worden. Ein Argument, das in jüngster Zeit durch revisionistische Autoren wie Pío Moa aufgegriffen worden ist, um damit aufgrund der nach den Vorgängen in Asturien eskalierenden Spannungen der politischen Linken die Verantwortung am Scheitern der Republik anzulasten. In der Tat waren nach der Niederschlagung des Aufstandes in Asturien die Gräben zwischen rechts und links so tief geworden, dass kein Weg zu einem friedlichen Miteinander mehr möglich schien. Das Bürgertum war durch den Widerstand der organisierten Arbeiterschaft zutiefst erschüttert. Auch für konservative Mittelschichten schien nun kein Weg an einer Diktatur mehr vorbeizuführen. Eine Zukunft auf der Grundlage einer liberaldemokratischen Verfassungsordnung galt als ausgeschlossen. Im Mai 1934 war darüber hinaus der charismatische Führer der Monarchisten, José Calvo Sotelo, nach 3 Jahren aus dem Exil zurückgekehrt. Die radikal-monarchistische Presse wiederum trat immer offener für die Abschaffung der demokratisch-republikanischen Staatsform ein und forderte die Eroberung des Staates durch die Schaffung eines kooperativen autoritären Systems als einzigen gangbaren Weg zur Rettung der Nation. Auch innerhalb der CEDA fand eine Radikalisierung statt. Insbesondere die Jugendorganisation von Acción Popular, JAP, erhielt faschistische Strukturen, etwa indem das Führerprinzip in das Programm aufgenommen wurde. Massenaufmärsche der JAP an symbolträchtigen Orten spiegelten nicht nur den faschistischen Geist der Zeit, sondern kündigten auch die Bereitschaft zur Tat an. Gleichzeitig begann eine Welle der Repression gegen die Führung der Arbeiterorganisationen. Nahezu die gesamte Führungsschicht der UGT wurde inhaftiert. Companys wurde zu 30 Jahren Haft verurteilt. Das Autonomiestatut für Katalonien wurde außer Kraft gesetzt. Soziale Reformprojekte, die der weiteren Eskalation hätten entgegenwirken können, lagen auf Eis. Der 1935 als Kriegsminister in das Kabinett aufgenommene Gil Robles begann nach Amtsantritt unmittelbar damit, eine Reihe von Führungspositionen innerhalb des Militärs neu zu besetzen. Am Putsch vom 18. Juli 1936 maßgeblich beteiligte Offiziere rückten dabei in zentrale Positionen. General Franco avancierte zum Chef des Generalstabs der Streitkräfte. Manuel Godet wurde Generalinspekteur des Heeres, Joaquín Fanjul Staatssekretär im Kriegsministerium und Emilio Mola, der durch Azaña in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden war, wurde reaktiviert und erhielt ein bedeutendes Kommando im marokkanischen Protektorat. An dieser Stelle sei ein kleiner Exkurs zur Person Emilio Molas gestattet. Emilio Mola wurde 1887 in Placetas auf Kuba geboren. Er trat in die Militärakademie von Toledo ein und kam 1909 nach Marokko. 1927 wurde er zum Brigadegeneral befördert, 1930 zum Leiter des Sicherheitsamtes ernannt. Nach Ausrufung der Republik wurde er unter Anklage gestellt, dann zwar freigesprochen, doch aus dem aktiven Dienst entfernt. Unter der rechtsgerichteten Regierung wurde Mola 1934 wieder reaktiviert und erhielt ein bedeutendes Truppenkommando in Marokko. Unter der folgenden linksrepublikanischen Regierung wurde er wiederum nach Pamplona versetzt. Von dort aus entwickelte und koordinierte er die Planungen zum Putsch von 1936. Er war eine der Schlüsselfiguren der nationalistischen Verteidigungsjunta von Burgos und befehligte die Feldzüge im Norden. In seinen militärischen Verantwortungsbereich fiel auch die Bombardierung von Guernica. Anfang Juni 1937 kam er unter nicht geklärten Umständen bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. In dieser Zeit entstehende Verschwörungspläne unter der Leitung von General José Varela als Verbindungsmann des im portugiesischen Exil weilenden General Sanjurjo fanden in dieser Phase allerdings nur wenig Widerhall. Vorsichtige Militärs wie Franco waren nicht bereit, sich gegen die rechtsgerichtete Regierung zu erheben, nachdem sich der Führer der CEDA unschlüssig zeigte, die verfassungsmäßige Ordnung zu verlassen und der Machtübernahme durch die Generäle zuzustimmen. Die Konspirationspläne kamen auf diese Weise nicht dergestalt voran, dass ein Vorgehen, notfalls auch gegen den Willen der Regierung, erfolgversprechend gewesen wäre. Es ist immer wieder betont worden, Gil Robles habe seinen Koalitionspartner stets zu schwächen versucht, um damit selber den Schalthebeln der Macht näher zu kommen. Das Bekanntwerden von Korruptionsskandalen führte jedenfalls zum Kollaps der radikalen Partei. Daraufhin beantragte Alcalá Zamora den Führer der CEDA erneut nicht mit der Regierungsbildung. Das Misstrauen in die Verfassungs- und Systemtreue des Populisten bestand fort und die Sorge war allzu groß, Gil Robles strebe bei scheinbarem Legalismus eine Machtübernahme à la Hitler an. Der Staatspräsident setzte für Mitte Februar 1936 Neuwahlen an. Die Linke versuchte sich nun neu zu organisieren. Zudem kam es unter der Führung von Manuel Azaña, der Izquierda Republicana vorstand, wieder zu einer Annäherung der verschiedenen linken und bürgerlich-republikanischen Gruppierungen mit dem Ziel, eine Wahlplattform zu bilden, um damit ein neuerliches Wahldebakel zu verhindern. In der Tat gelang ihm angesichts einer polarisierten Stimmung im Land die Schaffung eines Zusammengehörigkeitsgefühls, was in Versammlungen zum Ausdruck kam, bei denen sich Hunderttausende zusammenfanden. Die gemäßigte Führungsfigur des PSOE, Indalecio Prieto, wiederum versuchte, den revolutionären Impetus der linkssozialistischen Kräfte innerhalb der UGT unter Leitung von Largo Caballero zur Zurückhaltung zu bewegen. Selbst die bislang recht unbedeutende kommunistische Partei PCE schloss sich diesem Bündnis an. Der Wahlkampf wurde wie erwartet außerordentlich hitzig und emotional geführt. Für beide Lager ging es um einen Kampf zwischen Gut und Böse. Die Linke agitierte gegen einen drohenden Faschismus und die Rechte erkannte in der Linken den marxistischen Antichristen. Linke und Republikaner gingen als überragende Wahlsieger hervor, denn wieder einmal hatte sich das Wahlsystem massiv zugunsten einer Seite ausgewirkt, nachdem beide Lager nahezu gleich aufgelegen hatten. Dennoch ging das neue Regierungsbündnis geschwächt an die Arbeit. Largo Caballero hatte seine sozialrevolutionären Ambitionen nicht aufgegeben und weigerte sich, einer Regierungsbeteiligung der Sozialisten zuzustimmen. Er hoffte auf einen raschen Verschleiß der maßgeblich auf seinen Druck hin lediglich aus Republikanern gebildeten Regierung und predigte unablässig die unmittelbar bevorstehende Vollendung der Revolution. Er hatte nach den Erfahrungen der Jahre 1931 und 1932 keinen Glauben an den Erfolg einer Reformregierung unter bürgerlicher Beteiligung. Als im Mai die Ablösung von Staatspräsident Alcalá Zamora erwirkt wurde, um ihn durch Azaña zu ersetzen, scheiterte Indalecio Prieto an Largo Caballero mit seinem Anspruch, das Amt des Ministerpräsidenten zu übernehmen. Während Prieto für die Wiederaufnahme eines Reformkurses eintrat und hierzu die Bildung einer starken Regierung forderte, stieß er bei den radikalisierten Anhängern des PSOE und der UGT auf Widerstand. Wieder einmal begann eine radikale politische Kehrtwende. Zu den ersten Maßnahmen der Regierung gehörten eine Amnestie für die unzähligen, in den vorangegangenen 2 Jahren aus politischen Gründen Inhaftierten, die Wiederzulassung der Gewerkschaften sowie vor allem die Wiederaufnahme der sozialen Reformvorhaben. In dem halben Jahr bis zum Ausbruch des Bürgerkrieges wurde nun eine größere Landfläche enteignet als in den vorangegangenen Jahren der Republik zusammengenommen. Vor allem aber begannen die Arbeiterorganisationen vor Ort, die Umsetzung der Agrarreform in Eigenregie in die Hände zu nehmen. In Salamanca, Toledo und vor allem in der Provinz Badajoz fanden Landbesetzungen statt. Bevor wir nächste Woche den 6. und letzten Teil dieses eigenartigen historischen Zickzackkurses der Spanischen Republik bis zum Ausbruch des Bürgerkrieges schildern werden, möchte ich an dieser Stelle ein weiteres Porträt eines Protagonisten jener historischen Epoche liefern, Indalecio Prieto. Indalecio Prieto wurde 1883 in Oviedo geboren. Er stammte aus einfachen familiären Verhältnissen und begann seine berufliche Laufbahn als Redakteur bei republikanischen Zeitungen. Er trat 1899 der sozialistischen Partei PSOE bei und beteiligte sich an der Gründung der sozialistischen Jugendorganisation. Als Folge seiner Teilnahme an dem Generalstreik von 1917 floh er nach Paris, wenngleich er im Jahr darauf als gewählter Parlamentsabgeordneter wieder zurückkehren konnte. Nach seiner Beteiligung an Konspirationen gegen die Diktatur des Generals Primo de Rivera sowie gegen die Monarchie war Prieto 1930 Mitunterzeichner des Paktes von San Sebastian. Er wurde in der Zweiten Republik zunächst Minister für Finanzen und dann für öffentliche Baumaßnahmen. Wegen seiner Verwicklung in die asturische Oktoberrevolution von 1934 floh er ins Exil. Nach dem Sieg der Linksparteien bei den Wahlen vom Februar 1936 kehrte er nach Spanien zurück und trat für ein breites republikanisches Bündnis ein. Im Bürgerkrieg übernahm er unter seinem ideologischen Widersacher Francisco Largo Caballero zunächst die ministerielle Verantwortung für die Marine und die Luftfahrt. Nachdem er nach dessen Sturz aufgrund des Widerstandes der Kommunisten das Amt des Ministerpräsidenten wieder erwachten nicht übernehmen konnte, übertrug ihm Juan Negrín im Mai 1937 das Kriegsministerium. Resigniert und in Opposition zum wachsenden Einfluss der Kommunisten trat er im April 1938 in Gegnerschaft zu Negrín von seinem Amt zurück. Nach dem Ende des Bürgerkrieges reorganisierte er im Exil den PSOE und trat für ein Bündnis mit den Monarchisten zur Wiederherstellung der Demokratie ein.

Barcelona Nachrichten im Niemandsland. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten vom heutigen Montag, dem 1. Juni 2020. Zuerst einmal die Lage. Die Situation hier in Barcelona ist eng verknüpft natürlich mit allem, was im Land momentan so passiert. Einerseits herrscht nun eine gemäßigte Erleichterung der Ausgehbeschränkungen, weil Kneipen und Bars ihre Terrassen wieder öffnen dürfen, zwar nur zu 50% und mit Abstandsregeln, aber immerhin. Auch die baldige Wiederaufnahme des Spielbetriebs der ersten Fußballdivision trägt bei vielen zu einer leichten Hochstimmung bei. Präsident Sanchez verkündete dies feierlich am 23. Mai. Ebenfalls die Sozialgehaltsregelung der Regierung, die vielen tausenden verarmten Familien ein zwar geringes, aber sicheres Einkommen verschafft, bringt der Regierung Pluspunkte vorerst. Denn die gigantischen Finanzierungsprobleme und die ebenfalls enorme Arbeitslosenwelle, die bis zu 22% der Beschäftigten laut Expertenmeinung betreffen wird, drohen am nahen Horizont. Länder und Kommunen stehen ebenfalls vor dem Dilemma, mit weniger Einkommen mehr soziale Ausgaben bewältigen zu müssen. Hinzu kommt die so gut wie absolute Lähmung der Hauptindustrie des Landes, des Tourismus. Auch hier werden allenfalls vage Öffnungen in Aussicht gestellt. Ab Mitte Juni heißt es da, ab Juli auch. Quarantänemaßnahmen werden erwogen und alles ist noch offen. Nebenbei durchläuft eine Protestwelle das Land. Es protestieren ultrarechte Vox und Reiche gegen die Regierung und dies natürlich aus Prinzip. Andererseits protestiert jeder Sektor, vom Unternehmerverband, von der Tourismusindustrie, Agrarverbände oder Krankenhauspersonal. Kein schönes Panorama, um menschenfreundliche, besonnene Politik zu machen. Die Pandemie ist auch für den Independentismo hier in Katalonien ein wohl verführerisches Panorama, um sich von allem, was die Zentralregierung in Madrid so gerade verkündet oder unternehmen lässt, abzugrenzen. Um dann immer wieder dasselbe zu verkünden. Ein freies Katalonien hätte das alles viel besser gemacht, aber Madrid lässt uns ja nicht und sind ja die Hände gebunden. So gut wie jede, aber auch jede Maßnahme der Regierung wird, ähnlich wie die spanische Ultrarechte dies tut, vom Separatistenlager um Quim Torra kritisiert und mit zum Teil absurden Alternativplänen und Gegenmaßnahmen beantwortet. Einheit und gemeinsames Vorgehen gegen die Pandemie zählt dabei so gut wie nicht. Ständig wird von Independentistas verkündet, dass ein selbstständiges Katalonien besser mit der Pandemie fertig geworden wäre. Der Ex-Concierge der Generalitat, Toni Comín, Chef des separatistischen Rats der Republik, lässt keine Gelegenheit aus, um zu sagen, dass nur Selbstverwaltung als Nation eine richtige Bekämpfung der Pandemie zulasse. In einem unabhängigen Katalonien hätte es weniger Tote gegeben, ist seine zentrale Propagandathese. Von da bis zu der Aussage, Spanien tötet, ist es natürlich nicht weit. Kein Wort verliert der katalanische Separatismus über die katastrophalen Zustände hier im katalanischen Gesundheitswesen und bei der Altenpflege. Dass es katalanische Politiker, katalanistische Politiker waren, von der gleichen Partei, die seit 15 Jahren systematisch privatisiert und gekürzt haben, wird wohlweislich übergangen und versteckt. Thema Chiringuitos. Die bei den Touristen und auch jungen Leuten natürlich beliebten Strandbars, die Chiringuitos, haben ab letzter Woche am gesamten Litoral ihren Betrieb wieder aufgenommen. Das ist der Stadtstrand. Dabei wird ihnen vom Rathaus zugestanden, mehr Sandfläche zu benutzen. Auch 75% weniger Abgaben bzw. Gewerbesteuer wird den Chiringuito-Besitzern gewährt. Ab jetzt können also wieder Cañas und Mojitos am Strand geschlürft werden. Auch Liegestühle und Sonnenschirme sind zugelassen. 11 von 15 Chiringuitos werden diesen Sommer in Betrieb sein. 4 von ihnen verzichten auf eine Wiedereröffnung. Bei den derzeit geltenden strengen Hygieneauflagen lohne es sich nicht. Es würde nicht genug Geld in die Kassen kommen. Thema Verkehrsberuhigung. Der Verband der Arbeitgeber und Geschäftsleute, Foment de Travail, erklärte vergangene Woche in einem Kommuniqué, dass die Verkehrsberuhigungspolitik des Rathauses unter Ada Colau ein Hindernis für die wirtschaftliche Wiedererholung der Stadt sei. Besonders die Fußgängerzonen im Zentrum seien hier als negativ zu bezeichnen. Es könne nicht sein, dass das Fahrrad zum Hauptverkehrsmittel ernannt werde. Anders sehen das allerdings viele Bürger. So sind sich Anwohner und Pendler einig, dass Barcelona seit Jahrzehnten nicht mehr so entspannt und fußgängerfreundlich gewesen ist. Besonders die saubere Luft wird als ein positiver Effekt wahrgenommen und hervorgehoben. Der Unternehmerverband allerdings befürchtet, dass wegen des Autofahrverbots die Kunden für die Geschäfte im Zentrum ausbleiben werden. Auch der Consell de Gremis de Comerç de Barcelona, eine Art Handelskammer oder eine Art Handelsrat, kritisiert Colaus Verkehrspolitik. Damit behindere man natürlich auch den Lieferverkehr, der die Geschäfte beliefert. Thema Kinder in der Stadt. Im Hinblick auf den Sommer mit seinen langen Ferien und dem sowieso schon eingeschränkten Bewegungsradius vieler Menschen und besonders der Kinder legte Ada Colaus Rathaus zu Wochenbeginn ein Sofortprogramm für Sommeraktivitäten für Kinder vor. Nach dem langen Eingesperrtsein wegen der Pandemie, so erklärte Colau, seien die Kinder jetzt absolute Priorität für das Rathaus. Konkret, 7 Millionen Euro, das sind 33,5% mehr als im Vorjahr, werde man für die Sommeraktivitäten bzw. das Programm für Kinder in den Casals investieren. Die Casals sind Zentren zum Lernen und zum Spielen. Die zur Verfügung stehenden Plätze seien 387.754, das sind 40.139 mehr als im Vorjahr. Auch habe man die Generalitat gebeten, die Essenssubventionen für Kinder, also die Gratis-Schulspeisungen, über Juni hinaus auf Juli und August auszudehnen. Maria Trunio, Comisionada de Educación, das heißt die Verantwortliche für Erziehung, erklärte, kein Kind darf aus Mangel an Geldmitteln von den Sommeraktivitäten ausgeschlossen werden. Auch werde man durch Sozialarbeiter und Erzieher an die bedürftigen Familien herantreten und ihnen das Programm erklären, dies vor allem in den Stadtvierteln mit den ärmsten Bewohnern. Thema Zahlensalat der Generalitat. Wieder einmal war die Landesregierung Kataloniens unter Quim Torra gezwungen, ihre Zahlen der Covid-19-Toten und Infizierten zu modifizieren. Das spanische Gesundheitsministerium hat festgestellt, dass das von Torras Gesundheitsbehörde benutzte Registriersystem starke Unregelmäßigkeiten und Verstöße gegen die Methoden der Weltgesundheitsorganisation aufweist. So kam heraus, dass 36.513 als verdächtige Fälle gemeldete Personen in Wahrheit nicht positiv waren. Das Elend der Altersheime. 25% der 53.300 Bewohner von Altersheimen hier in Katalonien sind mit Corona-19 infiziert. Das vermeldete das Gesundheitsministerium. 4.000 alte Menschen sind bereits am Covid-19 gestorben. Ein Drittel aller Covid-19-Toten in Katalonien, 11.877, waren alte Menschen, die in Altersheimen lebten. Dass die schlechten Lebens-, Gesundheits- und Hygienebedingungen zum großen Teil auch das Ergebnis der Kürzungspolitik und der prekären Privatisierungspolitik der Generalitat ist, versucht Torra zu überdecken, indem er die Verantwortlichkeit auf seinen Koalitionspartner ERC, Esquerra Republicana, schiebt. Die Verantwortliche für Gesundheit des Govern, das heißt der katalanischen Landesregierung, Frau Alba Vergés, ist von Esquerra Republicana. Ein paar Umfragen. Erstens, El Periódico de Catalunya hat am 29.05.2020 gefragt. Sehen Sie die Wirtschaftskrise mit zunehmender Besorgnis? Ja, sie, sagten 79% der Befragten. Nein, no, nur 21%. Die zweite Frage lautete, befürworten Sie, dass die Regierung die Aufhebung der Ausgangsbeschränkungen beschleunigt? 48% meinen ja, aber eine Mehrheit von 52% meint nein. Die Mehrheit ist dagegen. Homophobie in Barcelona. 5 Sicherheitssheriffs, die am Bahnhof Sants arbeiten, sind vom Strafgericht Juzgado Penal Nummer 23 in Barcelona zu je 1,5 Jahren Gefängnis und zur Zahlung einer Entschädigung von 44.275 Euro verurteilt worden. Die Security-Angestellten hatten einen Kollegen systematisch gedemütigt und gemobbt wegen seiner Homosexualität. Und Die letzte Meldung heißt Kapitalflucht aus Katalonien. Der Schock der Woche war natürlich die Ankündigung des japanischen Autoherstellers Nissan, sich aus Katalonien zurückzuziehen, die Werke zu schließen und die Produktion einzustellen. Hier in Barcelona und Provinz sind die Werke Nissan Motor Iberica in der Zona Franca, in San Andreu und Moncada y Reixac betroffen. 20.000 Arbeitsplätze sind davon betroffen. 1,3% des katalanischen Sozialproduktes steht auf dem Spiel. 125 Millionen Euro hat die Firma Nissan in den vergangenen Jahren vom spanischen Staat und von den katalanischen Verwaltungsbehörden an Subventionen und Hilfen kassiert. Die sollen scheißen gehen. Wir wollen eine Garantie für unsere Arbeitsplätze, sagt dieser Mann hier. Wir wollen unsere Würde haben. Wir werden protestieren, bis man uns gibt, was wir wollen. Diese Dreckschweine sollen sich in den Arsch stecken, diese Säue. Sie tun nichts für uns Arbeiter. Nichts tun sie für uns Arbeiter, meint dieser Mann. Es sind Arbeiter der Firma Nissan. Hier in Barcelona, in der Zona Franca. Der Gewerkschaftsführer erklärt seinen Kollegen, dass die Schließung für Dezember diesen Jahres vorgesehen ist. Das Einzige, was die bisher geschafft haben, meint der Sprecher, wäre, den Bestand der Fabrik in England zu erhalten. Es ist eine Schande, was Nissan heute hier mit seinen Arbeitern in Barcelona gemacht hat. Wir werden stark bleiben, wir werden zeigen, dass wir fähig sind, die Situation wieder umzukehren. Kolleginnen und Kollegen, Sie sollen nicht denken, dass Sie damit durchkommen, was Sie vorhaben. Wir werden kämpfen. Überall schrillten also die Alarmglocken. Sogar Quim Torra und Pedro Sánchez legten ihre Differenzen zur Seite und koordinierten ihre Bemühungen, den Arbeitern von Nissan eine Zukunft zumindest versprechen zu können. Auch Ada Colau, die Bürgermeisterin Barcelonas, berief zusammen mit den Rathäusern der betroffenen Stadtviertel eine Krisensitzung ein, um Lösungen zu finden. Im Zentrum der Kritik der Gewerkschaften steht, wer nicht, mal wieder der Präsident Torra. Torra, so die Betriebsräte von Nissan, habe bis vor kurzem keinen Finger gegen die sich abzeichnende Krise bei Nissan gerührt. Aufgrund der von Torras Separatisten geschaffenen Paralleladministrationen und der fehlenden Kommunikation gäbe es keinerlei Industriepolitik in Katalonien, die nun über einen Alternativplan verfügt. Falte mir daraus einen schönen Hut. der mich zu beschützen droht. Ich schreibe deinen Namen auf Papier, nur so. Ein schönes Tier, das schnappt nach allem, was mich zu verführen droht. Ich male dein Gesicht auf meine Hand, nur so. Niemandsland és un programa en alemany de Contrabanda FM 91.4 que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Hier spricht die katholische Kirche. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland vom heutigen 1. Juni 2020. Die Spanien-Katastrophe. Eine der vielen. Spaniens Rechte hat eine ganz besondere These parat, wenn es um die Ausbreitung von Covid-19 geht. Schuld daran, dass Spanien stärker betroffen ist als die meisten Länder Europas, sind demnach die Demonstrationen zum Internationalen Frauentag am 8. März. Jawohl. Und dabei ganz besonders der Marsch in der Hauptstadt Madrid, zu dem über 100.000 Menschen kamen. Diese Demonstration habe die Verbreitung des Coronavirus beschleunigt, heißt es. Jetzt aber beschäftigt sich gar das Amtsgericht der Region Madrid mit dieser Theorie, die von allen Fachleuten bestritten wird. Richterin Carmen Rodríguez Medel ermittelt gegen den Delegierten der sozialistisch-linksalternativen Regierung von Pedro Sánchez in der Region Madrid, José Manuel Franco, der die Demonstration genehmigte, sowie gegen den Gesundheitsminister Spaniens Salvador Illa und den Virologen und Chef des Corona-Krisenstabs Fernando Simón. Franco soll im Namen der Linksregierung, trotz internationaler Warnungen, die Frauendemo aus politischen Erwägungen genehmigt haben. Rechtsbeugung sieht Richterin Rodríguez Medel darin. Die konservative Juristin stützt sich dabei auf einen Untersuchungsbericht der paramilitärischen Polizeieinheit Guardia Civil. Der Schriftsatz voller Fehler, falscher Tatsachenbehauptungen und gefälschten Aussagen soll belegen, dass die Regierung bereits im Januar wusste, dass Spanien vor einer schweren Gesundheitskrise stände und dennoch die Frauentagsdemo zuließ, da es sich um ihr politisches Klientel handelte. Selbst die Chronologie wurde von der Guardia Civil angepasst. So habe die Weltgesundheitsorganisation bereits am 30. Januar Covid-19 zur globalen Pandemie erklärt. Tatsächlich passierte dies am 11. März. Das war eine der gröbsten Lügen überhaupt. Der Bericht der Guardia Civil gibt eine Reihe von Fake News aus der rechten Online-Presse und dem Radiosender der Bischofskonferenz COPE wieder. So seien die Ministerinnen, die ganz vorn bei der Demo mitliefen, gewarnt gewesen. Als Beweis dienen Fotos mit lila Latexhandschuhen, Selbstschutz vor der Virusgefahr, erklärte die Guardia Civil. Dass diese Art Handschuhe seit dem Frauenstreik am 8. März vor 2 Jahren in Spanien übliches Outfit am Frauentag sind, wird verschwiegen. Franco habe die Frauentagsdemo genehmigt, während er auf andere Veranstalter Druck ausgeübt habe, damit sie die Aktivitäten absagten. Entsprechende Zeugenaussagen finden sich im Bericht. Sie haben nur einen Schönheitsfehler. Die Befragten dementierten dies, als der Bericht an die Presse durchsickerte. Sie geben an, ihre Aktivitäten aus eigenen Erwägungen und ohne Druck seitens der Regierung storniert zu haben. Sie hätten das bei der Befragung auch so zu Protokoll gegeben. Dass am 8. März Dutzende Fußballspiele und ein Massenmeeting von Vox zum Beispiel stattfanden, spielt in den Ermittlungen erstaunlicherweise keine Rolle. Wie der Zufall so will, erkrankte wenige Tage nach dem Vox-Meeting einer deren Spitzenpolitiker an Covid. Er hatte ein Bad in der Menge genommen. Diego Pérez de los Cobos, der Chef der Guardia Civil in Madrid, der in letzter Instanz für den Bericht zum 8. März verantwortlich zeichnet, ist kein Unbekannter. Der Sohn eines Polizisten, der einst für die faschistische Partei Fuerza Nueva kandidierte, koordinierte die Polizeieinsätze 2017 zum Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien. Beim abschließenden Verfahren, bei denen Mitglieder der katalanischen Regierung sowie 2 Aktivisten zu bis zu 13 Jahren Haft verurteilt wurden, zeigte sich Pérez de los Cobos sehr kreativ bei der Interpretation der Vorfälle. Am Montag enthob Innenminister Fernando Grande Marlaska Pérez de los Cobos im Rahmen einer Umgestaltung der Führungsstruktur seines Amtes, ein legitimer Vorgang. Seither ist der Innenminister mehr denn je der Wut der konservativen Partido Popular und der neofaschistischen Vox ausgeliefert und natürlich auch der rechtsliberalen Partei Ciudadanos. Als miserablen Verräter des Amtes unwürdig beschimpften sie ihn im Parlament und forderten seinen Rücktritt. Ja, und das trotz Corona-Krise. Sie versuchen einfach, die Leute runter in ihren Schlamm zu ziehen und dem Volk da ein miserables Schlammboxen zu präsentieren. Aber man muss ja nicht mitmachen. Ist an einem geplatzten Wechsel in Rom geplatzt. Eine Meldung zum Thema Fußball in Spanien. Die Stadionstimmung beim Fußball wird in Zukunft erstmal aus der Konserve kommen. Ähnlich wie in Deutschland sollen in Spanien die im Fernsehen übertragenen Geisterspiele mit Akustik vom Band eine Stadionatmosphäre simulieren. Wir wollen, dass der Zuschauer zwischen 2 Varianten wählen kann, dem realen Bild und einem, bei dem es virtuell Ton und Zuschauer gibt, zitierte die Nachrichtenagentur Europa Press am Freitag den La Liga-Präsidenten Javier Tebas. Das ist in Deutschland sehr erfolgreich, behauptete er. Man sei noch in der Erprobungsphase. Die Spieler werden weiterhin nur ihren Widerhall im weiten Rund wahrnehmen können. So bekannte der argentinische Stürmerstar Lionel Messi vom FC Barcelona kürzlich, dass es am Anfang komisch sein wird. Jeder Einzelne müsse sich darauf vorbereiten und sich vorstellen, ohne Fans zu spielen, so Messi. Der in Spanien seit dem 12. März unterbrochene Spielbetrieb der ersten und zweiten Liga soll am 12. Juni wieder aufgenommen werden. Einen konkreten Spielplan mit Terminen gibt es aber noch nicht. Das Massenmedium. Und bleiben wir beim Thema Spanien. Spaniens Regierung führt ein Grundeinkommen ab Juni ein. Madrid, in Spanien wird es ab Juni ein sogenanntes Grundeinkommen geben. Das beschloss die Regierung in Madrid am Freitag vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Heute wurde in Spanien ein neues soziales Recht geschaffen, sagte Pablo Iglesias, Chef des Linksbündnisses Podemos und stellvertretender Ministerpräsident. Die Koalition der sozialdemokratischen PSOE mit Podemos hatte sich bereits Ende vergangenen Jahres auf die Einführung eines Grundeinkommens geeinigt, aber keinen Zeitplan vereinbart. Die Corona-Krise habe die Regierung gezwungen, die Umsetzung der Maßnahme zu beschleunigen, sagte Iglesias. Von dem Grundeinkommen werden nach Regierungsangaben voraussichtlich 850.000 bedürftige Haushalte profitieren. Das entspricht etwa 2,3 Millionen der rund 50 Millionen Einwohner Spaniens. Rund 30% davon sind Minderjährige. Ein allein lebender Erwachsener hat Anspruch auf 462 Euro pro Monat. Familien erhalten zusätzlich 139 Euro pro Kopf, aber maximal 1015 Euro pro Haushalt. Damit erhalte jeder der Haushalte ein garantiertes durchschnittliches Jahreseinkommen von 10.070 Euro. Die neue Regelung kostet die Regierung voraussichtlich 3 Milliarden Euro im Jahr. Infolge der Corona-Krise haben Hunderttausende Spanier ihren Arbeitsplatz verloren. Die Armutsquote stieg rasch an. Offiziell sind rund 1,6 Millionen Menschen in Spanien von extremer Armut betroffen. Zum Thema rassistische Polizeigewalt in den USA schreibt die Junge Welt: Wut auf Rassisten. Proteste gegen Polizeigewalt in mehreren US-Städten. Präsident kündigt Einsatz von Militär an, um Demonstrationen unter Kontrolle zu bringen. Die Wut über den alltäglichen Rassismus in den USA und die Polizeigewalt gegen Schwarze treibt immer mehr Menschen auf die Straßen der Nation, die sich allzu gern als Speerspitze der freien Welt versteht. Nachdem am Montag der 46-jährige George Floyd nach einem brutalen Polizeieinsatz gestorben war, protestierten Menschen auch am Donnerstag Ortszeit in mehreren US-Städten. Die Reaktion der Staatsgewalt reichte von Beamten, die mit Tränengas, Pfefferspray und Schlagstöcken gegen Demonstranten vorgingen, bis zu US-Präsident Donald Trump, der drohte, das Militär zu schicken. Hat er mittlerweile auch gemacht. Die Nationalgarde ist in ihrem größten Einsatz mit 1.700 Soldaten in den Innenstädten, besonders in Minneapolis, unterwegs. I can't breathe. Ich kann nicht atmen, ist seit Montag einmal mehr der Satz, den die Protestierenden im ganzen Land skandieren. Der schwarze US-Bürger Floyd hatte die Worte mehrfach gesagt, als er mit Handschellen gefesselt auf dem Boden lag, während ein weißer Polizist minutenlang auf seinem Hals kniete. Ein Video des Geschehens in Minneapolis, einer Großstadt im Bundesstaat Minnesota, verbreitete sich in der Folge rasend schnell im Internet. Die vier bei dem Einsatz beteiligten Beamten wurden zwar entlassen, allerdings nicht festgenommen. Mittlerweile hat sich da auch einiges geändert. Sie sind mittlerweile festgenommen und einer steht unter Mordanklage. Am Mittwoch hatte Bridget Floyd, die Schwester des Todesopfers, im Sender NBC gefordert: Ich möchte, dass diese Beamten wegen Mordes angeklagt werden, denn genau das haben sie getan. Am Donnerstag protestierten Demonstranten vor der Polizeiwache in Minneapolis und riefen dabei »No justice, no peace«, »Keine Gerechtigkeit, kein Frieden«. In der Nacht zu Freitag stürmten einige von ihnen das Gebäude und zündeten es an, wie mehrere US-Medien berichteten und wie wir mittlerweile auch auf vielen Sendern in Bildern gesehen haben. Verbreitet wurden zudem Bilder von brennenden und geplünderten Läden in der Stadt, ebenso wie Aufnahmen, bei denen zu sehen ist, wie Polizisten mit Gewalt gegen Demonstranten vorgehen. Bei Protesten am Freitagabend wurden Journalisten des Nachrichtensenders CNN während einer Live-Übertragung zeitweise festgenommen. Weitere Kundgebungen gab es unter anderem in Denver, New York, Louisville, Memphis, Columbus und Phoenix. Nachdem US-Präsident Trump zunächst kein Wort über die rassistisch motivierte Polizeigewalt verloren hatte, meldete er sich, wie so oft, über den Kurznachrichtendienst Twitter zu Wort. Bezogen auf den Bürgermeister von Minneapolis schrieb er: Entweder kriegt der sehr schwache Bürgermeister der radikalen Linken, Jacob Frey, die Kurve und bringt die Stadt unter Kontrolle, oder ich schicke die Nationalgarde rein und erledige den Job richtig. Hat er mittlerweile gemacht. Die Nationalgarde ist da. Bürgermeister Frey gehört einer Regionalpartei an, die der Demokratischen Partei nahesteht. Am Donnerstag mobilisierte Tim Walz, der Gouverneur von Minnesota, die Nationalgarde und rief den Notstand für Minneapolis und umliegende Gebiete aus. Am Freitag hieß es, 500 Soldaten hätten in der Region Stellung bezogen. Mittlerweile, wissen wir, sind es weit über 1000. US-Präsident Trump heizte die Stimmung auch mit folgendem Tweet weiter an: Wenn es Schwierigkeiten gibt, werden wir die Kontrolle übernehmen. Aber wenn die Plünderungen beginnen, beginnt das Schießen. Diese Äußerung stufte der Kurznachrichtendienst als gewaltverherrlichend ein und bedachte sie mit einem Warnhinweis. Das lieferte Trump weitere Munition, um auf einem Nebenkriegsschauplatz von den drängenden Problemen im Land abzulenken. Am Donnerstag unterschrieb der US-Präsident eine Verordnung, die Online-Plattformen in ihren Möglichkeiten einschränkt, gegen einzelne Nutzer oder Inhalte direkt vorgehen zu können. Gerade wenn man jung ist, findet man sich sehr stark und sehr überlegen. Und hier die Nachrichten in 100 Sekunden, übernommen von der ARD-Tagesschau. Guten Abend, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Entscheidung über Konjunkturpaket zieht sich. Die Einigung darüber soll nach Beratungen zwischen Union und SPD erst morgen stattfinden. Es gebe rund 60 Vorschläge zu beraten, sagte SPD-Chef Walter Borjans. Die Koalitionsspitzen entscheiden dabei über Milliardenhilfen. Kurzarbeit auf Rekordhoch. Im Mai sind in Deutschland nach Berechnungen des IFO-Instituts 7,3 Millionen Menschen in Kurzarbeit gewesen, so viele wie nie zuvor. Besonders betroffen seien Beschäftigte in den wirtschaftsnahen Dienstleistungen, in der Industrie und im Handel. Reaktionen auf Demonstrationen in den USA. Bundesaußenminister Maas erklärte, er hoffe, dass diese nicht weiter in Gewalt mündeten, aber noch viel mehr, dass sie etwas bewirkten in den Vereinigten Staaten. Dort gibt es seit rund einer Woche friedliche sowie gewaltsame Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus, nachdem ein Schwarzer nach einem Polizeieinsatz gestorben war. Frankreich als Vorreiter für Corona-App. Begleitet von Lockerungen der Einschränkungen im Alltag wurde das Programm Stop Covid gestartet. Per Mitteilung sollen Handynutzer gewarnt werden, wenn sie mit einem Covid-19-Erkrankten mehr als 15 Minuten in geringem Abstand Kontakt hatten. Die Anwendung ist aus Datenschutzgründen umstritten. Geberkonferenz für den Jemen. Saudi-Arabien hat zusammen mit den Vereinten Nationen zu einem internationalen virtuellen Treffen geladen, um Geld für das verarmte Bürgerkriegsland zu sammeln. Dort hungern etwa 15 Millionen Menschen, mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Die Corona-Pandemie hat die Lage verschärft. Deutschland sagte bereits Hilfen von 125 Millionen Euro zu. Das Wetter. Morgen neben Wolkenfeldern zunächst auch noch häufig Sonne, im Tagesverlauf wolkiger und gebietsweise Schauer und einzelne Gewitter. Höchstwerte 16 bis 28 Grad. Schaue vertrauensvoll in die Zukunft. Eine Meldung aus Datteln. Proteste. Umweltschutzaktivisten haben am Sonnabend im nördlichen Ruhrgebiet gegen das Kraftwerk Datteln 4 protestiert. Gegen den Beginn des kommerziellen Betriebs demonstrierten neben Fridays for Future auch zahlreiche Anhänger von Greenpeace, Ende Gelände und dem Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND. Sie forderten, Datteln 4 müsse wieder vom Netz gehen und das deutlich vor 2037. Thema Aufrüstung der Polizei. Berlin. Die Bundespolizei will künftig leichte Drohnen von ihren Schiffen aus starten lassen, um deren Überwachungsradius zu erweitern. Mit Unterstützung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, DLR, werde derzeit noch erforscht, wie die unbemannten Luftfahrtsysteme auf den Schiffen landen können, teilte das Bundespolizeipräsidium in Potsdam laut dpa-Meldung vom Montag auf Anfrage mit. Das Projekt innerhalb des DLR-Forschungsverbundes Maritime Sicherheit soll laut Bundesregierung Ende 2021 abgeschlossen sein. Thema Entlassungen ohne Entschädigung. Berlin. Trotz unwirksamer Kündigung können frühere Beschäftigte der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin nicht auf eine Entschädigung hoffen. Nach Angaben von Insolvenzverwalter Lukas Flöter reicht die Insolvenzmasse dafür nicht aus, meldete dpa am Sonntag. Das hat Flöter in dieser Woche beim zuständigen Berliner Amtsgericht Charlottenburg angezeigt. Bald 3 Jahre nach der Insolvenz der einst zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft. Zum Zeitpunkt der Insolvenz im August 2017 hatte der Lufthansa-Konkurrent etwa 8000 Mitarbeiter. 2 Monate später stellte Air Berlin den Betrieb ein. Eine Meldung aus Athen zum Thema Proteste. In Griechenland ist es bei Protesten gegen ein Flüchtlingslager zu Zusammenstößen zwischen Anwohnern und der Polizei gekommen. Die Polizei setzt am Sonntag Tränengas gegen die Demonstranten ein, die eine Straße nahe der Ortschaft Malakassa blockiert hatten. Die staatliche Nachrichtenagentur ANA berichtete unter Berufung auf Polizeiangaben, 6 Beamte seien verletzt worden. Das Lager, in dem rund 38 Kilometer nördlich der Hauptstadt Athen gelegenen Malassaka, war im März ausgebaut worden, um hunderte weitere Flüchtlinge aufzunehmen. Eine Meldung zum Thema Gewalt. München. In Familien ist es während der Corona-Pandemie zu einer auffälligen Häufung von Gewalt gegen Frauen und Kindern gekommen. 10,5% der Kinder und 7,5% der Frauen, ja, Sie haben richtig gehört, die sich zu Hause in Quarantäne befanden, wurden Opfer körperlicher Gewalt, wie die am Dienstag von der Technischen Universität TU München veröffentlichte erste große Studie zu Erfahrungen von Frauen und Kindern in Deutschland in der Corona-Zeit ergab. Thank you. Schädel wohnt ein Tier, das trampelt alles kurz und lang. Was ich mir vorgenommen hab für einen lebenlangen Tag. Und zu bewegen, ich weiß ja nicht wohin. Manchmal wüsste ich gern, wer ich wirklich bin. In meiner Kehle wohnt ein Tier, das frisst die klugen Worte ab, die ich mir beigebogen hab für einen lebenlangen Tag. Was soll ich sagen, wenn da keine Worte sind? Manchmal wüsste ich gern, wer ich wirklich bin. In meinem Herzen wohnt ein Tier, das beißt die edle Regung tot, die ich mir abgerungen hab für einen lebenlangen Tag. Wozu Gedanken, wenn die doch nur böse sind? Manchmal wüsste ich gern, wer ich wirklich bin. Und ein Tier, das sieht mich immer hungrig an, als ob's mich aufgehoben hat für einen lebenlangen Tag. Was soll werden, wenn es die Oberhand gewinnt? Manchmal wüsste ich gern, wer ich wirklich bin. Filme im heutigen Niemandsland. Kino kann man ja im Moment immer noch nicht sagen. Diese Sendung steht natürlich ganz unter dem Schatten der rassistischen Ereignisse in den USA und der Proteste. Zu Beginn der Sendung hatten wir die Stimme von Herrn Spike Lee gehört. Und der hat sich natürlich ganz klar geäußert zur Gewalt gegen Afroamerikaner in den United States of America. Das Luftabschneiden als einstudierter Gewaltakt in einem Kurzfilm zum Fall George Floyd zeigt Malcolm X-Regisseur Spike Lee den Griff an die Kehle als eiskalte Polizeiroutine. '89, Minneapolis, Staten Island, Brooklyn. Ein Polizist kniet sich auf den Hals eines Schwarzen. Eine Gruppe von Polizisten würgt einen Schwarzen. Ein Polizist drückt einem Schwarzen seinen Schlagstock in die Kehle. Die Uniformen der Angreifer ändern sich je nach Zeit und Ort, aber die Taten ähneln sich frappierend. Und der Ausgang ist immer derselbe. Das Opfer der Polizeigewalt stirbt. Zwei Szenen dieser zurzeit bei Twitter rumgehenden Videos sind real. Eine ist fiktional. Die von 2020 zeigt die Tötung von George Floyd in Minneapolis. Die von 2014 die von Eric Garner in Staten Island, New York. Die dritte stammt aus dem Film Do the Right Thing, den der afroamerikanische Regiestar Spike Lee 1989 in die Kinos gebracht hat. Er handelt von der rassistisch aufgeladenen Stimmung vor einer Pizzeria im New Yorker Stadtteil Brooklyn, die brutal eskaliert. Auch da wirkt ein Polizist einen Schwarzen, bis der erstickt. Three Brothers heißt der Film. Am Sonntag veröffentlichte Lee nun einen Kurzfilm mit dem Titel Three Brothers. Das Werk war zuerst bei CNN anlässlich einer Sondersendung mit dem Titel I Can't Breathe oder I Can't Breathe, wie die Amerikaner sagen, Black Men Living and Dying in America zu sehen gewesen. Anschließend verbreitete der Regisseur es über einen Tweet. Lees Schnitt ist so simpel wie bestechend. Immer wieder gehen weiße Beamte ihren schwarzen Opfern wortwörtlich an die Kehle. Eine Schleife des institutionalisierten Terrors. Lee ist einer der wichtigsten politischen Regisseure der USA. Von Malcolm X von 1992 bis Black K. Klansman von 2018 thematisierte er immer wieder die Geschichte und die Gegenwart des Rassismus in den USA sowie den Widerstand dagegen. Seine ästhetischen Strategien sind so radikal wie seine Statements zu den Kampfzonen des Landes. Erstaunlich, wie er nun für Three Brothers in knappen 1 Stunde 35 Minuten aufs Wesentliche der Polizeigewalt zusteuert. In seiner Montage, bei der er Bilder aus den authentischen Handyfilmen und die inszenierte Gewalt aus seinem hoch erhitzten Nachbarschaftsdrama ineinander verschränkt, wirkt das Luftabwürgen der Polizisten wie ein abgeschirmter Eiskalter und vor allem immer gleicher Handlungsakt. Entlarvend gehört der Neck Restraint, die gewaltsame, riskante Fixierung des Halses und des Nackens, offenbar zu einer gängigen Praxis bei amerikanischen Sicherheitskräften. Wie der US-Sender NBC News festgestellt hat, sind dabei allein im US-Bundesstaat Minnesota, in dem Minneapolis liegt, seit 2015 insgesamt 44 Festgenommene bewusstlos geworden. 3/5 davon sollen Afroamerikaner gewesen sein. Das Todesrisiko ist also eingepreist. Die Opfer sind zumeist schwarz. Ob sich daran nach dem Tod von George Floyd und den daraus resultierenden Unruhen etwas ändert? Will history stop repeating itself? Fragt denn auch Spike Lee auf einer Schrifttafel am Anfang von Three Brothers. So wie wir das Würgen in seinen Filmen als ewig wiederkehrenden Gewaltakt sehen, braucht es mehr als ein paar warme Worte, um dieses tödliche Kontinuum zu unterbrechen. Touch me like that, dude. I swear. The fact that you guys aren't checking his pulse and doing anything. 5 minutes. We watched as a white officer pressed his knee into the neck by my love for her. taking such a long time to die, and I'm waist deep in the mirrors. It's almost like I don't even exist. I'm 20 miles out of town in cold blood bell. 20 miles out of town. Bell. But the wolves of pride, the higher they were, you can't see over to the other side. Such a sad thing to see beauty decay. It's sad to stand to feel your heart torn away. But look at you, and I'm out of control. Like the universe has swallowed me whole. I'm 20 miles out of town in cold and bound. 20 miles out of town in cold and bound. I thought some of them were afraid to die. I was wrong about them all. Well, the road is rocky, the hillside is moved. Up over my head, the thunder clouds are blue. I found my world in you, but your love. I'm 20 miles out of town in cold and bound. 20 miles out of town in cold and bound. Frühling im Niemandsland. Frühling im Niemandsland. Im Sommer 83, wahrscheinlich war's warm. Meine Mutter war eine Frau und mein Vater ein Mann. Ich war ganz gut in der Schule, auch nicht verhaltensauffällig. Hab keine Kinder verprügelt und sie nicht mich. Saß im Bus immer ganz vorn, war meistens pünktlich zu Haus. Einmal Meerschwein, dreimal Vogel, leider nie ein Vogelstrauß. Von Anfang an ist alles schief gegangen. Baby, kann man singen, aber wie kommt das an? Wenn der ganze Lebenslauf für ein Image nix taugt. Ich war nie Rock'n'Roll. Ich war selber schuld, da fehlte einfach der Mut. Bin ich zu spät geboren, ich hab kein Whisky im Blut. Ich hab nie heimlich mit der Freundin von einem Kumpel gepennt. Meine Jugendliebe waren die Jungs aus meiner Band. Für alle Fälle oder Engel für Charlie. Mein Name ist nicht Karl, ich reparier nicht dein Kabel. Ich hab noch nie mit heißen Groupies auf dem Club-Klo gekokst. Keine Vaterschaftsklagen, keine Bewährungsstrafen. Keine Drogen, keine Storys, keine Punk-Vergangenheit. Ich bin zu jung für Schallplatten und für Retro zu alt. Ich hab sogar noch meinen Führerschein. In gewisser Hinsicht gleicht Rassismus dem Coronavirus. Er ist wie eine ansteckende Krankheit, die versteckt lauert, bis sie sich plötzlich ausbreitet und einzelnen Menschen, Familien, Bevölkerungsgruppen und der ganzen Gesellschaft schweren Schaden zufügt. In dieser schwierigen Phase müssen wir gemeinsam robuste Abwehrkräfte gegen Rassismus aufbauen und seine Ausbreitung durch rigorose Gesetze, wirksame Gleichbehandlungsstellen, ambitionierte Aktionspläne und inklusive Bildung eindämmen. Die Behörden und Gleichbehandlungsstellen sollten allen betroffenen Bevölkerungsgruppen ihre Unterstützung anbieten. Ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Freundinnen und Freunde eines alternativen Radios. Niemandsland Contrabanda sagt bis nächste Woche. Adeo, adios, goodbye. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund, werden Sie glücklich. Tschüss. freundliche Blicke, bis in die sie schmolzen. Wer sah das steht und geht mit wehen der Fahne ab. Komm, lass uns hören. Komm, lass probieren. Komm, lass mal feiern. Und nicht vergessen, unsere Homepage niemandsland.kontrabanda.org oder www.niemandslandradio.blogspot.com. Jo!